Höchste Zeit für eine Woche Schatzi Engel Ewigkeit. Und jetzt alle, die noch wach sind. Eine Woche wach, eine Woche wach, eine Woche wach, eine Woche wach. Eine Woche wach, eine Woche wach, eine Woche wach, eine Woche wach. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ich sag eine Woche wach. Den könnte ich mir direkt normal anhören.